Es geht nicht um Perfektion, es geht um Verbindung. Wenn du dieses Buch bis hierher gelesen hast, hast du wahrscheinlich schon viele Gedanken durchlebt. Erleichterung, weil du dich endlich verstanden fühlst. Sorge, weil noch so viele Fragen offen sind. Hoffnung, weil du neue Wege siehst. Vielleicht auch Erschöpfung, denn ADHS ist kein leichter Weg. Aber dieser Weg ist nicht hoffnungslos. Er ist lebendig, echt und voller Entwicklung. Nicht nur für dein Kind, auch für dich. Erstens, dein Kind ist einzigartig. Nicht falsch, dein Kind mit ADHS wird vielleicht nicht in allem funktionieren wie andere Kinder. Es wird laut sein, wild, sensibel, unkonzentriert, kreativ, mutig, ungeduldig, voller Ideen. Und es wird dich fordern, aber vor allem, es wird dich brauchen, als liebevollen Menschen, der sagt, ich sehe dich, so wie du bist. Zweitens, was du deinem Kind mitgeben kannst. Du musst nicht alles wissen, nicht alles lösen, aber du kannst deinem Kind das mitgeben, was kein Test und keine Therapie ersetzen kann. Ein Zuhause, in dem es sicher ist. Worte, die stärken, nicht verletzen. Geduld, wenn es wieder schwerfällt. Mut, wenn die Welt zu laut wird. Liebe, die nicht an Leistung gebunden ist. Drittens, was du dir selbst mitgeben darfst. Du bist mehr als eine funktionierende Mama oder ein starker Papa. Du bist ein Mensch, du darfst müde sein, zweifeln, Hilfe brauchen, Fehler machen und trotzdem eine gute Mutter, ein guter Vater sein. Vergiss nie, du darfst dir selbst dieselbe Liebe schenken, die du deinem Kind gibst. Viertens, ein Blick nach vorn. Viele Kinder mit ADHS entwickeln sich mit der richtigen Unterstützung gut, auch wenn der Weg manchmal länger dauert. Einige wachsen über ihre Herausforderungen hinaus, andere lernen, damit zu leben und ihre Stärken zu nutzen. Du bist nicht allein. Es gibt Eltern, die dich verstehen, Fachkräfte, die begleiten, Wege, die sich öffnen, auch wenn sie heute noch nicht sichtbar sind. Du hast dieses Buch gelesen, weil du dein Kind liebst. Und das ist bei allem Chaos, aller Erschöpfung, aller Unsicherheit das Beste, was du tun kannst. Da sein. Mit Herz, mit Mut, mit Liebe. Das reicht. Mehr, als du vielleicht glaubst.